Sie hören Spionage in Grönland, ein Feature von Ernst Schnabel aus dem Jahre 1955. Zunächst aber eine Einführung von Hanjo Kesting, der Ihnen die neue Sendereihe Radio Museum und den Feature-Autor Ernst Schnabel vorstellt. Das Radio, verehrte Hörerinnen und Hörer, ist ein vergängliches Medium. Darin ist es dem Theater vergleichbar. Ebenso wenig wie dem Mimen pflicht die Nachwelt dem Rundfunkautor Grenze. Doch hat das Theater wenigstens ein Gedächtnis. Es kennt seine Geschichte und hat sie sogar in den Rang einer Wissenschaft erhoben. Anders das Radio, bei dem zur Vergänglichkeit die Vergesslichkeit hinzukommt, obwohl es doch, wie man so sagt, ein junges Medium ist, nicht einmal so alt wie im Durchschnitt ein Menschenalter. Liegt es an seiner technischen Produktionsweise, dass es seine Erinnerung nicht zu speichern vermag? Liegt es an seiner Flüchtigkeit, dass es die eigene Geschichte verdrängt? An einer Flüchtigkeit, die, wie es scheint, von Tag zu Tag zunimmt? Oder liegt es einfach daran, dass dieses junge Medium in Wirklichkeit schon alt ist und seine Geschichte, jedenfalls das, was daran erinnernswert ist, schon hinter ihm liegt? Was Radio war, was Radio sein könnte, das lagert verborgen, schwer zugänglich, unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Archiven. Also muss man die Archive öffnen. Also gibt es ab heute eine neue Sendereihe im Abendstudio auf NDR3, Radiomuseum. In diesem Radiomuseum wollen wir gewissermaßen akustisch ausstellen, was über den Tag und aktuelle Anlässe hinaus aus 4,5 Radiojahrzehnten geblieben ist. Akustische Dokumente in vielfältigster Form. Dokumente von Sendungen, von Personen, von Zeitereignissen. Dokumente vor allem der Kulturinstitution Rundfunk. Ein Museum ist eine ehrwürdige und ganz unersetzliche Einrichtung. Aber am Wort haftet leicht der Beigeschmack des Musealen. Darum gleich das Versprechen: Das Radiomuseum soll kein Schatzkästlein sein, keine Nostalgietruhe, kein Traditionsbuffet. Nur solche Sendungen sollen hier zu Gehör gebracht werden, die auch heute noch ein aktuelles oder auch künstlerisches Interesse beanspruchen können. Beispiele können das vielleicht am besten verdeutlichen. Heute, in einer Woche, liest Elias Canetti, der große Schriftsteller und unvergleichliche Rezitator, aus seiner Komödie der Eitelkeit. Am übernächsten Donnerstag ist Thomas Mann zu hören mit einer Lesung aus dem Felix Krull, die 1953 in Hamburg entstand. Und in weiteren Sendungen dieser Donnerstagreihe spricht Ernst Bloch über Musik als utopischer Augenblick, liest und kommentiert Arno Schmidt seinen großen Typoskriptroman Zettels Traum, spricht Theodor W. Adorno über klassische und romantische Musik und diskutiert Alfred Andersch mit Hans Magnus Enzensberger über die Literatur nach dem Tod der Literatur. Am Anfang steht ein Radio-Feature von Ernst Schnabel. Das Feature ist, mehr noch als das Hörspiel, eine genuine Radioform, fast möchte ich sagen, die genuine Radioform, mit seiner Verbindung von Dokument und Reportage, von Erzählung, Imagination und Erfahrung. Und Ernst Schnabel ist der nun fast schon klassische Feature-Autor. Er hat sich 3 Jahrzehnte lang in das Feature verbissen. Es war seine Form. Und er hat sie manisch weiter und vielleicht sogar zu Ende entwickelt. Allerdings wurde er damit als Schriftsteller fast unsichtbar, obwohl er doch im öffentlichsten aller Medien arbeitete. Ein Geheimschreiber ihrer Majestät der Literatur, wie Alfred Andersch ihn genannt hat. Was Schnabel im Druck publizierte, wurde zur Kenntnis genommen, registriert, kritisiert, fand Eingang in die Literatur. Seine Rundfunkarbeiten fanden diese Aufmerksamkeit nicht. Und das gehört, wenn man so will, zur Tragödie dieses Schriftstellers. Dennoch schrieb er, eher verzweifelt als unverdrossen, weiter seine Features, schrieb sie, weil er keine Wahl hatte, weil das Feature, wie gesagt, seine Form war, weil seine literarische Fantasie vom Sprechen ihren Ausgang nahm und zum Sprechen hinführte. Auch dies ein Paradox. Schnabel war ein geborener Erzähler, ein Epiker, fast im ursprünglichen Sinn. Aber da er zugleich ein moderner Autor war, wurde das akustische Medium Radio zu seiner idealen Fantasiebühne. Niemand hat sie imaginativer mit Leben erfüllt als Schnabel. Und auf dieser Fantasiebühne spielen sogar die Romane und Erzählungen, die er gedruckt erscheinen ließ, wie Der sechste Gesang, Schnabels wahrscheinlich bekanntestes Buch, eine Paraphrase der Odyssee. Er kannte den Preis, den er dafür zu zahlen hatte, wie er nicht ohne Groll in einem späten Interview bemerkte. Ich habe nie einen Roman für den Rundfunk geschrieben. Auch den sechsten Gesang nicht. Ich habe ihn nur nach den Ohren geschrieben. Wenn man das tut, bleibt man nach wie vor als Rundfunkautor bekannt, also keine Menschen. Jeder Othello, der in Dittersbach gespielt wird, wird besprochen. Aber wenn es im Rundfunk gewesen ist, wird es nicht besprochen. Wer war Ernst Schnabel? Geboren wurde er im sächsischen Zittau am 26. September 1913. Er stammte aus einer wohlsituierten bürgerlichen Familie und besuchte eine Eliteschule in Meißen. Doch das Abitur erreichte er nicht, denn mit 17 lief er seiner Familie und der ganzen bisherigen Umwelt davon, um zur See zu gehen. Auf Segelschiffen und auf Dampfern der Hamburg-Amerika-Linie lernte er die Weltmeere kennen. Und als Marineoffizier kommandierte er seit dem Kriegsbeginn 1939 ein Konvoi-Geleitboot. Schnabel war ungern Soldat der Hitlerarmee, aber gern war er Kommandant eines Schiffes oder ganz einfach Seemann. Diese Episode seines Lebens dauerte 14 Jahre, aber in Wirklichkeit war sie eine unendliche Geschichte. Denn die See hat auf Schnabel, den ewigen Weltenbummler, um den stets ein Hauch von Abenteuer war, große Faszination ausgeübt. Das schlug sich nieder in seiner Bewunderung für große Seeautoren wie Melville, dessen Moby Dick er später mit übersetzte und für eine Funkserie einrichtete, und Joseph Conrad, dem man noch ganz spät 5 Radio-Features widmete. Und als Seemann entdeckte er auch seine Liebe zum Papier. Zwischen 1939 und 1943 entstanden in rascher Folge 3 Romane: Die Reise nach Savannah, Nachtwind und Schiffe und Sterne. Ein großer Teil davon wurde an Bord geschrieben. Schon damals nannte man ihn mit spöttischem Unterton einen deutschen Joseph Conrad. Aber der Spott war ganz unberechtigt, denn die deutsche Literatur hat viel zu wenig Autoren dieses Schlages, die vom Abenteuer nicht bloß träumen, sondern es erfahren haben. Und die Neigung zum Abenteuer ließ Schnabel auch als einen Wahlverwandten Hemingways erscheinen, auf den er sich immer wieder bezogen hat, am nachdrücklichsten in dem Geschichtenband »Sie sehen den Marmor nicht« von 1949. Zu dieser Zeit hatte Schnabel längst den Arbeitsplatz gewechselt. Er war nun Chefdramaturg beim NWDR, dem Nordwestdeutschen Rundfunk, ein Rundfunkmann der ersten Stunde, Geburtshelfer unter anderem von Wolfgang Borcherts berühmtem Stück »Draußen vor der Tür«, das seine Uraufführung als Hörspiel im Hamburger Sender erlebte. Und 1951 wurde Schnabel sogar für 4 Jahre Intendant dieses Senders, der unter seiner Leitung den Ruf eines einmaligen Kulturinstitutes hatte. Er begründete das Nachtstudio und später das dritte Programm nach dem Vorbild der BBC. Er ermöglichte musikalische Ereignisse von internationalem Rang, wie die Uraufführung von Schönbergs Opernfragment »Moses und Aaron«. Er war der wichtigste Protektor der jungen Gruppe 47 und brachte Autoren wie Ilse Eichinger und Günter Eich, Wolfgang Hildesheimer und Ingeborg Bachmann, Alfred Andersch und Walter Jens zum Radio. Und er war ein ausgezeichneter Chef, wie seine Kollegen aus diesen Jahren noch heute beschwören. Solidarisch nach unten und bockig, geradezu ehrpusselig nach oben. Nach oben, das meint hier die Rundfunkpolitiker, die es mit Schnabel schwer hatten. Aber er hatte es noch schwerer mit ihnen. Seine Intendantenjahre waren Galeerenjahre. Sie haben ihm, wie er später mit Groll und Bitterkeit sagte, sein Leben versaut. Was ihm in Wahrheit das Wichtigste war, nämlich das Schreiben, wurde durch die Umstände an die zweite Stelle gerückt. So habe er, wie er rückblickend feststellte, als Autor Schaden genommen. Und doch war er auch in seinen Intendantenjahren als Autor ungemein produktiv. Im März 1951 flog er in 9 Tagen um die Welt und schrieb darüber sein Feature »Interview mit einem Stern«. Er flog in den Kongo und schrieb das Feature »Großes Tamtam«. Er reiste nach Grönland und schrieb die 6 Versuche, ein unbeschreibliches Land zu beschreiben. Und der gelernte Seemann lernte nun auch noch das Fliegen und machte daraus das Feature »Der Vogel, der sprechen kann«. Das waren seine großen Anfangswürfe, allesamt vor 1955. Sie machten das Feature, diese undefinierbare Collage, als moderne Kunstform salonfähig. Es sind, auch und gerade von heute aus betrachtet, wahre Wunderwerke radiophoner Artikulation, aber auch Realisation. Denn Schnabel fand Regisseure, die seine Feature-Idee begriffen und akustisch umsetzten. Später, als ihm solche Regisseure, eine inzwischen ausgestorbene Gattung, zunehmend fehlten, inszenierte er seine Features selber. Und dabei hatte er stets einen Hörer im Sinn, der das Gehörte in seiner Fantasie mit- und nachinszeniert. Vom Hörer verlangte Schnabel wenig und viel zugleich. Nichts als ungeteilte Aufmerksamkeit. Das wirkt heute, da das Radio zum Begleitmedium geschrumpft ist, in traurigster Weise anachronistisch. Aber schon 1955, als Schnabel seinen Sender verließ, bevor er geteilt wurde, schrieb er: »Ich beklage, dass der Rundfunk so viele Trommelfälle zu Hornhaut geklopft hat. Ich beklage den Verlust an Erlebnisfähigkeit.« Schnabel ließ sich als freier Schriftsteller in Hamburg nieder. Er schrieb den Roman »Der sechste Gesang«, eine Geschichte von Odysseus, und er schrieb den Roman »Ich und die Könige«, eine Geschichte von Daedalus. In den antiken Mythen des Seefahrers und des labyrinthischen Baumeisters entzifferte er die eigene und unsere Geschichte. Und er schrieb »Anne Frank, Spur eines Kindes«, ein Buch, das in mehr als 20 Sprachen übersetzt und in Westdeutschland sofort in nichtswürdiger Weise vergessen wurde. Ein letztes Mal geriet Schnabel 1968 in die Schlagzeilen, als er den Text für Hans-Werner Henzes Oratorium »Das Floß der Medusa« verfasste. Das Floß fuhr bekanntlich auf ein Riff. Die Uraufführung fiel tumultartigen Szenen zum Opfer. Und Schnabel, der das Werk Che Guevara gewidmet und seine Sympathie mit den damals rebellierenden Studenten nie verhehlt hatte, saß unversehens wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt auf der Anklagebank. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt, doch Schnabel war um eine Erfahrung reicher. Ein Herzinfarkt traf ihn im selben Jahr schwer, und um seine Gesundheit war es seither immer schlechter bestellt. Er zog sich zurück, verbarg sich vor der Welt, stolz, frei und am Ende auch einsam. Und er tat, was ein Schriftsteller nicht lassen kann, schreiben, auch wenn es ihm zunehmend schwerfiel. Seine späten Features mit ihrer andeutenden, aussparenden Technik wurden noch kunstvoller, noch artifizieller, auch doppelbödiger. Alfred Andersch hat sie musikalische Suiten genannt. Partituren, die gedruckt nur noch eine ferne Ahnung von dem vermitteln würden, was sie ausgestrahlt ausstrahlen. Es sind Titel wie »Gullivers Reise zu den Gleichgroßen«, »Zwei Männer in Betrachtung des Mondes«, »Transsib« oder »Die vernünftige Erde« auf der Höhe der Messingstadt. Es handelt sich um eine ganz und gar avantgardistische Alterskunst, subtil, scharfsinnig und schwerelos. Und die Handhabung der Feature-Technik bekommt darin etwas Traumwandlerisches. Schnabel selbst hat dafür in einem Interview diese Metapher gewählt. Mir geht's beim Feature-Schreiben darum, ich fühle mich wie ein Mann mit einer Kerze in der Hand, der durch einen Raum geht, alle Ecken beleuchtet und langsam Stück für Stück, der Raum ist dunkel. Das ist ja keine Kerze. Den Raum langsam in seinem Kopf als Raum erfährt. Und darüber haben sich alle Leute an den Kopf gegriffen. Und ich glaube heute noch dran. Hanno Kesting sprach zum Auftakt der neuen Sendereihe Radiomuseum über den Feature-Autor Ernst Schnabel. Hören Sie nun bitte »Spionage in Grönland«, ein Feature von Ernst Schnabel aus dem Jahr 1955.

Das große Meer hat mich in Bewegung gebracht. Das Himmelsgewölbe und die gewaltige Luft bewegen mich. Sie bewegen mich, dass ich zittere vor Freude. Die Sonne geht hier gar nicht auf. Nun, was das betraf, der dänische Major hatte recht gehabt. Die Sonne ging in der Tat nicht auf, denn es war Winter. Aber Mr. Satterthwaite hatte sich geirrt, als er der Meinung war, es gäbe hier nichts zu spionieren. Kurz und gut, in der Frühe erwachte der Reisende. Er erwachte in einem Bretterverschlag wiederum, kaum größer als der erste, in dem der Anfang unserer Geschichte stattgefunden hatte. Nur roch es hier nicht nach Ölfarbe. Dafür war die enge Kammer bis zum Rande ausgefüllt von zwei doppelstöckigen Betten, wie sie beim Militär und unter ähnlich anspruchslosen Verhältnissen üblich sind. Da drehte er sich auf die Seite, kratzte mit dem Daumennagel das Eis von der Fensterscheibe dicht neben seinem Kopfkissen und schaute hinaus. Ein paar Lichter in finsterer Nacht, einige Autoscheinwerfer, die zwischen den Laternen dahinstrichen, die Lichtkegel voll gleißendem Schnee und von Zeit zu Zeit ein schwaches, fernes Zucken, das nervös über den Himmel ging, zu schwach und zu schnell vorbei auch wieder, als dass man in seinem kraftlosen Scheine irgendetwas hätte unterscheiden können. Aber es erfüllte die Finsternis mit seltsamer Unsicherheit. Zu sehen ist hier wirklich nicht viel. Ein abschließendes Urteil morgens um 7:30. Aber als sich der Reisende halb auf die Seite drehte, um weiter zu schlafen, da hörte er etwas. Es kam aus dem Fenster, aus der Wand. Von überall her kam es in der engen Kammer. Ein eisiges Zirpen nämlich, und dann ein trockenes Geknister. Der Frost im Gebälk der Baracke. Und dann wieder der feine, sirrende Ton des Windes, der um die Barackenkante strich. Und hinter allem stand das trockene Bellen eines Dieselmotors in der Nacht draußen. Aber es hört sich sonderbar an. Windgezirp, Eisklirren und Dieselgebell. Eine sonderbare Mischung. Und wie er nun wiederum weiter zu schlafen versuchte und nicht einschlafen konnte, erlebte er eine Minute in seinem Sinn, wie er sie 100-mal schon erlebt hatte, wenn er unterwegs war. Aber sie war ihm auch 100-mal als ein Abenteuer erschienen. Da liegst du nun. Wo bist du eigentlich? Denk mal nach. Rechts unten ist Europa. Und mit seinen geschlossenen Augen sah er nun Europa halb wie ein Landkartenbild, halb aber auch wie eine große, leere, ins Blaue greifende Hand. Und das Blaue ist der Atlantik und Island schwimmt darin. Und da kommt vom Norden hier Grönland herein, die weiße Zunge. Und diese weiße Zunge war anders als alles andere Land, das er da vor sich sah. Sie war starr und wie unwirklich in ihrer Starrheit. Und es war nicht auszudenken, wie sie sich anschauen, anfassen würde. Und da, wo der schmale Meeresstreifen der Davisstraße Grönland von den kanadischen Arktisinseln trennt, da bist du jetzt. Eine Handbreit unter dem Nordpol und einen Fingerbreit von Amerika entfernt. Die Amerikaner nannten den Punkt der westgrönländischen Küste, an dem er sich da befand, BW8, BW8, während die Dänen Søndre Strømfjord dazu sagten. Und kein Mensch, ein paar Militärs ausgenommen, hatten bisher gewusst, dass es ihn gab, dass es diesen Punkt überhaupt gab in aller Welt, bis er genau 8 Tage vor der Ankunft unseres Reisenden plötzlich weltberühmt geworden war, als der Scheitelpunkt der ersten transpolaren Zivilluftstrecke der Weltgeschichte. Ein Ort für Zwischenlandungen in Eis und Einöde. Eine Rollbahn für die Flugzeuge der Scandinavian Airways. Aber indem er so dachte, veränderte sich der Himmel draußen vor dem Fenster. Aus blau-schwarz wurde grau-schwarz. Und um die einzelnen Lichter herum zeichneten sich die Umrisse von Schuppen und Hütten in die Dunkelheit ein. Und halb in der Höhe entstand die zarte Kontur eines welligen Berghorizontes. Das alles jedoch vollzog sich nicht so schnell, wie es sich hier erzählt. Es war vielmehr, als würde ein Film entwickelt, mit äußerster Vorsicht über Stunden hinweg. Und als wirke ein schwaches, chemisches Bad auf die geringen Spuren, nein, auf eine blasse Erinnerung, die das Licht auf dem Film hinterlassen hatte, sodass sie langsam und langsam hervorzutreten begann. Die langsamste Dämmerung hob an. Eine vage Zwischenzeit. Und sie zog sich hin bis 10:30. Da war es morgen. Der Reisende hatte sich angezogen. Er hatte überhaupt alles angezogen, was er in seinem Koffer gefunden hatte. Und so, beladen von der Last aller seiner Kleider wie von einem Grabstein, zog er über die schneeknirschenden Wege von BW8. Die Luft biss ihn in die Nase, denn das Thermometer zeigte 22 Grad unter Null. Aber die Neugier trieb ihn weiter, sodass er sich bald in der Mitte der gewaltigen Talmulde befand, die ein Gletscher in Jahrtausenden aus den Granitbergen herausgehobelt hatte. Der Gletscher war verschwunden. Er hatte einer Streusaat vom Barackenplatz gemacht, einer kilometerlangen Rollbahn für Flugzeuge und dem Ausläufer eines Fjords, der sich von hier aus 100 Meilen weit in südwestlicher Richtung ins Meer erstreckt. Schnurgerade, schmal, überhangen von Bergen und noch immer eisfrei in einiger Entfernung, sodass schwirrende Schwaden von Dampf aufstiegen, die sich in halber Höhe zu einer schwarzen, unbeweglichen Wolke zusammenfanden, der einzigen Wolke in einem Himmel so zart blau, leer und unermesslich tief und morgendlich, wie ihn nur die trockenste Polarluft zu bilden vermag. BW8 mit einem Wort. Unheimlich fremd und seltsam bekannt zugleich. Fremd ist die Stille, das gläserne Himmelblau des Schnees und diese zart ätzende Helligkeit des Tags ohne Sonne. Aber was ist bekannt? Ja, es sieht aus wie in einem Wildwestfilm hier. Es sieht aus wie eine Goldgräberstadt. Oder besser, wie eine Goldgräberstadt, ehe die Frauen dazukommen, die Spielbars und ehe die Schießerei beginnt. Es wird nicht leicht sein, Erfahrungen mit dieser Art von Fremde zu bekommen. Da es ihm aber gerade darauf ankam, auf Erfahrungen nämlich mit der Fremden und im Stillen auch auf einige Verwunderung über unsere vertraute Welt, machte er sich auf die Suche nach beidem. Das jedoch war wirklich kein einfaches Geschäft. Es war 22 Grad unter Null. Und bald machte sich ein Wind auf. Ein ganz leichter und dünner Wind, der kraftlos über das Eis hinschluchte. Aber die 22 Grad fühlten sich sogleich wie 32 an. Und die Nase des dahinstapfenden Mannes verwandelte sich nach einer kurzen Periode der Rötung und Schmerzhaftigkeit in ein weißgraues Ding, leblos wie ein Radiergummi. Er ging im Zickzack, hin und her über das ganze Tal hinweg, und die Spitze einer jeden Zacke strebte einer der verstreuten Baracken zu, in der er unterkroch, um sich ein wenig aufzuwärmen, ehe er seine Wanderung fortsetzte. So kam er zum Hafen unten am Fjord, der verlassen dalag und vor dem nächsten Frühjahr kein Boot mehr erwartete. Und eine Stunde später saß er in der kleinen Snackbar ganz auf der anderen Seite von BW8. Dann wieder besuchte er den Negerkoch in der Speisebaracke, der ihm eine künstliche Kuh vorführte. Eine Kreuzung aus Hochofen und Espressomaschine, die Wasser und weißes Pulver ihm nur in einen Eimer schäumender Milch verwandelte. Genug für eine halbe Kompanie. Und wieder später versuchte er, durch die Fenster der kleinen Kapelle zu schauen, die aus Pressplatten erbaut und mit einem winzigen Glockentürmchen obenauf Gott beherbergte. Gott im vereisten Felsental. Aber die Fenster waren dick überfroren. Man konnte ihn nicht sehen. Doch wie er sich nun umdrehte... Mensch, du verpasst ja alles. Steck doch den Kopf nicht immer so tief in den Mantelkragen. Er stand da wie angewurzelt und schaute, und von dem, was er da sah, schrieb er am Abend in sein Tagebuch. Es war 12:30, als ich gewahrte, dass aus der strahlenden, der stundenlangen Verheißung dieses eisigen Morgens plötzlich Abend geworden war, ohne Mittag, ohne Übergang. Die Sonne, die von einem unsichtbaren Horizont her für eine Weile die Gipfel der höchsten Berge rosa gestreift hatte, verlosch wieder. Aus allem himmelblauen Morgenjubel wurde mit einem Male das melancholischste Grün, und ein Hauch von Abendrot war in der Höhe, Abendrot mittags 1:00. Auch der Wind schlief ein, denn alles begann jetzt zu sterben, alle Hoffnung, und 3:00 war Dämmerung, und 4:00 blaue Nacht. Ich habe heute eine künstliche Kuh gesehen. Ich sah dänische und amerikanische Arbeiter aus Betonplatten neue Baracken errichten. Ich sah 3 Düsenjäger kommen und ein riesiges Transportflugzeug, aus dem 100 Soldaten stiegen, und nach einer Stunde oder 2 flogen sie weiter nach Thule im Norden. Ich saß in der Snackbar mit einigen von ihnen, und sie erzählten von anderen Luftstützpunkten in Nordafrika, auf Okinawa und in Alaska. Da kamen sie her. Eine Rasse von neuen, sonderbaren Kosmopoliten, denen die ganze Welt zu einer Kokosnuss zusammengeronnen ist und nur nach Hause ist es noch immer weit. Sie sind laut, sie lachen, sind gutmütig. Jeder ist ein ganzes Bündel voll Aktion. Selbst wenn sie sich in die Ecke setzen und ihren Thriller aus der Tasche ziehen, den Kriminalroman mit den halbnackten Mädchen auf dem Glanzpapierumschlag, selbst das ist Handlung und kein Schritt in die Meditation. Und doch fand das einzige Ereignis heute am Himmel statt. Eine lautlose Tragödie aus wirkendem und leidendem Licht. Und er schrieb weiter in sein Tagebuch? Als ich am Hafen unten war, kam ein Jeep. Gott sei Dank, denn ich war halb erfroren. Er stoppte neben mir, die Tür öffnet sich einen Spalt und ein Eskimo-Gesicht schaut daraus hervor. Hallo? Hallo. All right? Ja, ziemlich. Ziemlich all right. Aber kalt, was? Ich stieg zu ihm ein. Ein Warmluftgebläse durchfauchte die ganze kleine Kiste und es war plötzlich wie Juli in Florida. Bei mir zu Hause ist auch ganz schön kalt im Winter. Ich komme aus Pennsylvania. Manchmal sogar noch viel kälter. Aber hier, wissen Sie, hier ist die Kälte giftig. Haben Sie es gemerkt? Giftig. Ein paar Grad bloß, aber ein bisschen Winter zu und schon gehen Sie ein. Aus Pennsylvania sind Sie? Ja, warum? Ich habe gedacht, Sie wären Eskimo. Vielleicht wegen der Pelzkapuze. Nee. Nun, alles in allem sah er nicht nur wegen der Kapuze fremdartig aus. Er hatte auch dunkle, bräunliche Haut. Es war ein Mulatte. Sergeant Cook, ein Colored Man aus Pennsylvania. Hier gibt's doch gar keine Eskimos. In Grönland? In Grönland schon. Aber die nächsten wohnen 40 Meilen von hier. Da können sie nur im Sommer hinkommen. Ich schwieg kleinlaut. Mir fiel ein, dass ich mir gerade von den Eskimos etwas versprochen hatte. Nur was? Wir fuhren die verschneite Straße nach BWA zurück. Es war um 12 und die sonnenroten Berggipfel brannten wie Fackeln zu beiden Seiten des Tals. Ganz in der Ferne, weit hinter den Baracken, versperrte ein schneeweißer Riegel, eben, starr, leuchtend wie eine ferne Nebelbank, die Talmulde. Das Inlandeis. Sehen Sie? Der große Gletscher Grönlands, der größte des Nordens, ein Untier, von dem noch niemand alles weiß. Aber würde er plötzlich schmelzen, so müssten alle Meere der Welt um ein paar Meter steigen. Er lag wie eine Wolkenbank in den Bergen, voller Magie und voller heimtückischer Gleichgültigkeit. Was haben Sie denn da unten am Hafen gewollt? Oh, bloß schauen. Oh, Sie müssen sich vorsehen, Sie können hier nicht einfach so herumlaufen. Kälte ist giftig hier. Wenn Sie sich auf einen Stein setzen, nur eine Viertelstunde, dann sind Sie geliefert. Drüben, von den dänischen Bauleuten, ist neulich einer ins Büro gegangen. Da war nicht geheizt, weil Sonntag war. Er hat auch nur was aus dem Regal holen wollen. Aber der Aktendeckel hat gehakt und wie er dran zog, ist das ganze Regal auf ihn heruntergestürzt. Und wie er nach einer Weile wieder zu sich kam, war er schon so steif, dass er sich nicht mehr rühren konnte. In einer Stunde haben sie ihn halbtot und dem ganzen Papierkram hervorgezogen. Der Tod im Büro, der Tod als Kleingeld in der Portokasse. Aber mir war jetzt wieder warm. Wir ratterten den Flugplatz entlang, eine DC-3 schwebte ein und eine weiße Schneefahne flatterte hoch, als sie mit den Rädern den Boden berührte. Da vorne ist der PX-Store, da können Sie sich kaufen, was Sie brauchen. Wo? Da. Wo die Lichter brennen, gleich neben der Kapelle. Macht aber erst nach 3 Uhr auf. Und ist die Kapelle jetzt offen? Nein, ich glaube nur, wenn Gottesdienst ist. Ist auch nichts los drin. Ich schaute ihn von der Seite an. Der liebe Gott wohnt gar nicht da. Sondern? Sergeant Cook lachte ein wenig dünn und unsicher. Und eine Sekunde lang dachte ich, er habe Angst, als er sagte: Wenn Sie mich fragen, ich denke mir, er wohnt hier auf dem Inlandeis. Frauen, Frauen, junge Frauen. Ei, sie kommen festlich in den neuen Pelzen. Frauen, Frauen, junge Frauen. Heiß errötend in der Freude. Frauen, Frauen, junge Frauen. Der Reisende saß im Kino. Im Kino vom BW8. Es gibt da eins und nicht mal ein kleines. Es hat mehr als 500 Sitzplätze und ist in einer Baracke untergebracht. In einem von jenen bekannten Bauwerken, die innen wenigstens dreimal größer sind, als sie von außen ausschauen. Sua Altezza Reale, Ihre königliche Hoheit. Es ist losgegangen mit der Vorstellung der anwesenden Personen. Roman Holiday heißt der Film. Ein Herz und eine Krone mit Gregory Peck und Audrey Hepburn, falls Sie sich erinnern. Gregory Peck ist noch nicht zu sehen. Aber die Hepburn tritt auf, die Prinzessin. Reizend übrigens. Sehr jung, sehr reizend. Sie steht jetzt vor dem Thronsessel und die Nobilitas von Rom defiliert an ihr vorbei. Exzellenz, der päpstliche Nunzius, Monsignore Altomonte. Eccellenza, piacere di conoscerla. Grazie della bontà di vostra altezza reale, grazie. Sir Hugo Massey de Farmington. Good evening, Sir Hugo. Good evening, Your Royal Highness. Ihre Hoheiten, der Maharaja und die Maharani von Kanipur. I'm so glad that you could come. Thank you. Thank you, madam. Freiherr Erik. Eine entzückende Person. Alles, was recht ist. Das Publikum, ein paar hundert amerikanische Soldaten, ist unruhig vor Begeisterung. Und jedes Mal, wenn Audrey Hepburn die langen Wimpern hebt und ihre Augen aufschlägt, pfeift vorn von der zweiten Bankreihe her ein riesiger Neger durch die Finger. Guten Abend. Anscheinend versucht er, Audreys Blick auf sich zu ziehen. Allerdings schaut sie gar nicht in die zweite Bankreihe, sondern auf die Mitte des Parketts, etwa dahin ungefähr, wo unser Reisender sitzt. Aber der weiß, dass dieser Wimpernblick nicht ihm gilt, sondern nichts ist als ein eiskalt ausgeklügelter Einfall des Regisseurs im Hintergrund der Handlung. Und er ist doch nicht recht bei der Sache. Sagen Sie, gefällt sie Ihnen nicht? Die Hepburn? Doch, durchaus. Es ist richtig hübsch. Merken Sie? Er ist nicht bei der Sache. Hallo. Bitte. Meinen Sie mich? Natürlich. Sie passen doch gar nicht auf. Aber Sie können doch hier nicht plötzlich die Leute anreden, Miss Hepburn. Doch. Das hat der Regisseur ausdrücklich gesagt. Ich soll das Publikum ansprechen. Aber doch nicht so direkt. Bei den meisten genügt ja auch ein Blick. Aber bei Ihnen scheint es sehr schwer. Haben Sie Kummer? Ah, nein. Durchaus nicht. Durchaus nicht. Ich muss nur... Sehen Sie... Passen Sie mal auf, Miss Hepburn. Sie können mich ruhig Audrey nennen. Dann passen Sie mal auf, Audrey. Schauen Sie mal da... Da hinten durchs Fenster, links. Da, sehen Sie das? Ich kann doch jetzt nicht weg von der Leinwand. Da sitzen doch 100 Soldaten unten, die wollen mich doch alle... Sie können es auch von dort aus sehen. Sehen Sie nicht? Da, das Wetterleuchten da im Fenster. Ja. Da findet nämlich auch eine Vorstellung statt. Eine große Vorstellung, eine tolle Sache. Sehen Sie? Nordlicht. Die größte Theatervorstellung, die ich je gesehen habe. Physikalisch genommen eine ganz einfache Geschichte. Ein Trommelfeuer von Partikelchen, von Sonnenenergiepartikelchen, fällt ein in das magnetische Kraftfeld der Erde, das hier in der Nähe des Pols besonders dicht gebündelt ist. Und dann geht der Zauber los. Der unglaublichste Zauber der Welt. Hoffentlich habe ich es Ihnen richtig erklärt. Nun, die physikalische Erklärung stimmte so ungefähr. Aber sie gab natürlich noch lange kein Bild ab von dem, was der Reisende da soeben die größte Zauberei der Welt genannt hatte. Er hatte das am Abend zuvor sehr viel deutlicher in seinem Tagebuch beschrieben. Warten Sie mal. Hier. Aurora Borealis, das Nordlicht.

königlich einsam. Die Maschine steigt noch immer bis auf 5000 Meter und immer noch wächst die Weite und der Horizont sinkt dahin, wohin kein Blick ihm mehr folgen kann. Und über die Kim klimmt mühsam, schwer und reif wie eine ungeheuerliche Frucht die Sonne herauf. Das ist nicht mehr der tödlich strahlende Brillant, den ich vorgestern von meinem Berge sah, sondern eine große, triefende Himmelsfrucht. Und sie hebt sich nicht auf, sondern bleibt liegen auf der Kante des Eises, breit verfließend. Schwarze Sterne tanzen vor meinen Augen, die wachsen und quellen über meinen ganzen Blick hin, über das große Eis. Sie löschen es aus, alles wird Nacht. Und mitten in dieser ungeheuren Verblendung brennt das große rötliche Licht. Um 12 Uhr neue Spalten und neue Berge im Osten. Und nach 5 Minuten birst das Eis. Eine Welt von Gebirgen bricht herauf und zerfetzt den Gletscher wie den Ströme und Polypenarme. Und vom Osten her streckt der andere Kraken seine Arme herein. Schwarz, der Atlantik. Und die Arme des schwarzen und die anderen des weißen Polypen ringen miteinander in den Abgründen und das Eis verliert. Eine Flotte von Eisbergen treibt die Fjorde hinab und bleibt stecken im Packeis vor der Küste. Da ist es grau in der Tiefe und die Dünung hebt und trägt das graue Eis in langen, sanften Wellen. Und dann vergeht es, Eisfloß um Eisfloß im Golfstrom. Und wiederum eine Stunde später stecken sie in grauen, schweren Wolken, die Island verbergen. Man hatte zu Mittag gegessen und trank nun Kaffee und der Mann auf dem Sitz neben unserem Reisenden, ein riesiger Däne, breit wie ein Schrank mit schweren, rot zerfrosteten Händen, hielt ein Cognac-Glas zwischen Daumen und Zeigefinger, als hätte ihm einer eine Orchidee in die Hand gedrückt und er wüsste nicht, wohin damit. Er hatte ein Jahr in einer Eskimo-Siedlung gelebt, ganz am Rande des Nordens, und kehrte nach Hause zurück. Er brammelte vor sich hin vom Teufel und einem verfluchten Schicksal, das ihn da hinauf verschlagen gehabt habe. Von guten Menschen zwar, die lustig sind, weil sie nicht wissen, wie erbärmlich sie es haben, aber auch vom Gestank ranziger Speckseiten. Er hatte bei ihnen gesessen und die Kraftanlage für eine Funkstation montiert, 11,5 Monate lang. Und wenn eine Schraube fehlte, dann dauerte es einen Monat, bis das elende Ding um die halbe Welt herum dahergereist kam. Aber gute Menschen, sagte er. Gute Menschen, wissen Sie. Und wenn wir tanzen wollten, dann hatten wir ein Grammophon mit zwei Platten. Und wer eine ruhige Hand hatte, der musste die Platten drehen. Und dabei fing sein dicker, roter Zeigefinger an, durch die Luft zu kreisen. Vorsichtig und gleichmäßig. Denn er wollte mir zeigen, wie gleichmäßig man so eine Grammophonplatte bei den Eskimos drehen muss, wenn die Feder kaputt ist. In diesem Augenblick fing die Maschine zu zittern an und tat einen Satz und noch einen. Und von nun an war der Flug ein einziges Schütteln und Erdbeben, denn wir waren in den Zyklon geraten, der über Island zu erwarten gewesen war, wie Mr. Lathrop gesagt hatte. Es war ein Zyklon, der die Zeitungen mit Schlagzeilen füllte und die Wochenschauen in den Kinos mit den Bildern untergehender Schiffe. 17 waren es im Ganzen, im Atlantik und in der Nordsee. Aber das war die Welt schon wieder, die mittlere Welt, und nicht mehr der Norden und die Ewigkeit und die Tragödie der Stille. Und gehört infolgedessen nicht mehr zu der Geschichte, die hier erzählt werden sollte. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum am Donnerstag hörten Sie »Spionage in Grönland«. Ein Feature von Ernst Schnabel aus dem Jahr 1955. Es sprachen unter anderem Heinz Klevenow, Klaus Kammer, Holger Hagen, Charles Brauer, Erik Schildkraut, Friedrich Schütter, Marion Degler und der Autor. Musik Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn.